Viertes Buch, 17. Kapitel. Als das Unglück mit meiner Nase so schwer auf meines Vaters Haupt fiel, wie sich der Leser erinnert, ging er flugs treppauf und warf sich über sein Bett. Wird er willig sein, eine Wiederholung eben solcher steigender und fallender Bewegungen wegen des Unglücks mit meinem Namen zu tun? Mitnichten. Das verschiedene Gewicht, teurer Herr, die verschiedene Verpackung zweier Widerwärtigkeiten von einerlei Gewicht macht schon eine himmelweite Verschiedenheit. Mein Vater konnte sich ums Leben mit dieser Betrübnis nicht niederlegen, konnte sie auch nicht wie die andere die Treppen hinauftragen. Er ging ganz gesetzt damit aus nach dem Fischteiche. Hätte mein Vater den Kopf in die Hand gelegt und eine Stunde darüber nachgedacht, welchen Weg er nehmen müsste, die Vernunft mit aller ihrer Stärke hätte ihm nicht so Gutes anweisen können. Herr, es steckt etwas in den Fischteichen. Im ersten Tumulte der auffallenden Leidenschaft steckt etwas unbegreiflich Besänftigendes in einem gesetzten Spaziergange dahin, dass ich mich oft gewundert habe, wie weder Plato noch Mohammed oder sonst einer der berühmten Gesetzgeber jemals das Geringste darüber festgesetzt hat.